إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Das Thema, was wir dann jetzt gleich inshallah behandeln werden, ist der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, dass niemand das Recht auf Anbetung hat außer Allah. Und wir werden dann uns schwerpunktmäßig heute um einen Vers kümmern. Also wir werden den Vers inshallah behandeln. Das ist, wie ihr dann lesen könnt, aus der 12. Sura, aus Surat Yusuf, Vers 108. Wo es dann auf Arabisch heißt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Das habt ihr vielleicht öftermals gehört, so. Ist ein Vers, der mal öfter dran kommt. Das heißt dann auf Deutsch, sag, das ist mein Weg, ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen, preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und der Hauptnutzen, den die Gelehrten aus diesem, beziehungsweise wir teilen das jetzt ein, also den Vers, und das erste Teilstück, was wir dann behandeln werden, ist dann halt der Anfang, sag, das ist mein Weg. Und der Hauptnutzen, der sich jetzt alleine aus dieser Stelle ergibt, ist dann so zusammengefasst, dass man die Pflicht hat, dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, in seinem Weg und in der Art und Weise der Dawa insgesamt zu folgen. Weil er hier ja sagt, das ist mein Weg. Also Allah fordert ihn auf zu sagen, zu sprechen, sprich, das ist mein Weg. Und kurz vorher nur nochmal sprachlich, hier ist halt das Wort Weg auf Arabisch heißt Sebil und Mehrzahl heißt Subul. Und hier ist die Rede vom Weg, mein Weg und nicht von meinen Wegen. Denn der Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist einer. Ja, es gibt nicht mehrere Wege. Was jetzt nicht heißt, dass man hier und da kleine Unterschiede haben kann, aber die Grundlage, yani der Weg, wie wir Dawa machen, beziehungsweise der Islam an sich, das ist ein Weg und nicht mehrere. Und angenommen, wir haben jetzt jemanden, der Dawa machen möchte, also der möchte zum Islam einladen, dazu aufrufen, der möchte das halt mit vielen Leuten machen, in was für einer Art und Weise auch immer, dann stellt sich erst einmal die Frage für denjenigen, was überhaupt der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, also bei der Dawa war. Worum ging es überhaupt in seiner Dawa? Beziehungsweise nicht nur in seiner Dawa, sondern auch in der Dawa der Gesandten, die vor ihm waren. Ja, ne, allesamt. Das war auch das, was wir eben besprochen hatten. Der Schwerpunkt, das war immer dasselbe. Also es hat sich immer um das Gleiche gedreht. Und diese Frage muss dann gestellt werden. Wenn der Gefragte, derjenige, der Dawa machen möchte, diese Frage richtig beantwortet, dann sagen wir Alhamdulillah und Inshallah, yani, ist das jemand, der auf einem guten Weg ist. Also das sind jetzt nur die Grundvoraussetzungen. Damit ist das noch nicht getan, aber derjenige, der in dieser Sache korrekt ist, ist dann Inshallah, yani, das, was folgt, auch korrekt. Was jedoch denjenigen angeht, der yani, diese Frage, wir kommen jetzt gleich zu der Frage, der das nicht richtig beantwortet, und irgendwie eine verkehrte Antwort gibt, so ist dann dieser Weg zweifellos yani, entgegengesetzt der Dauer des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist dann auch ein großes Problem, weil wenn man Dauer macht, muss man das so machen, wie er das gemacht hat. Und nicht einfach nach eigenen Maßstäben, beziehungsweise vielleicht nach islamischen Maßstäben, aber Sachen, die halt nicht schwerpunktmäßig sind. Und kommen wir dann zu der Frage, yani, was ist die Dawa des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was ist sie überhaupt gewesen? Seine Dawa und aller Propheten und auch Gesandten, die vor ihm da waren. Und ich habe das da auch aufgeschrieben, ja, nee, das ist aufgebaut auf zwei Pfeilern bzw. Säulen, yani zwei grundlegenden Pfeilern, diese Dawa. Und die bestehen erstens, yani, ist das die Verwirklichung der alleinigen Anbetung bzw. Tauhid zu Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das sich entfernen vom Schirk, also von der, vom Götzendienst, der Vielgötterei, das Warnen davor und seine Bekämpfung. Yani das sind die Hauptaspekte in der Dauer des gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ich wiederhole nochmal, die Verwirklichung der alleinigen Anbetung zu Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Und zweitens, das sich entfernen vom Götzendienst, das Warnen davor und seine Bekämpfung. Und die Beweise, die darauf hindeuten, sind zahlreich, sowohl im Koran als auch in der Sunna. Und hier habe ich dann zwei Beweise angeführt. Das sind in der Regel auch die Beweise, die als erstes immer genannt werden mit dieser Thematik. Und der erste Beweis ist aus der 16. Sura, Vers 36. Und der ist auch den meisten Leuten geläufig, vor allem wenn ihr in einer Khutba sitzt oder in einem Ders sitzt. Und wenn ihr es auch, das muss man dann sagen, mit Leuten zu tun habt, die eine korrekte Dauer haben, weil sie das immer wieder erwähnen werden. Wenn ihr in irgendwelchen anderen Vereinen sitzt, dann kann das sein, dass ihr noch nie was von diesem Vers gehört habt. Und ich sag dir mal auf Arabisch, weil dann wird euch das vielleicht geläufig sein. Der Vers ist dann auf Arabisch: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Heißt so viel wie, also in der Übersetzung: Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Yani, hier wird das nochmal klargestellt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in jeder Gemeinschaft, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, die diese Botschaft gebracht haben. Und das ist die Botschaft, das sind die zwei Punkte, die wir eben genannt haben. Darum hat sich das immer schwerpunktmäßig gedreht, auch wenn das ja in der Gesetzgebung... Also das ist unterschiedlich. Ja, ja. Das, also könnte sein, dass das so war. Tawhid war immer dasselbe. Immer, immer. Vom ersten Tag an bis heute und bis Yawm al-Qiyamah, ja, wird sich daran nichts ändern. Und nochmal der zweite Beweis, der ist dann aus der 21. Sura, Al-Anbiya, die Propheten, Vers 25, wo es dann heißt: Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten. Es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Ah. Wie bereits erwähnt, die Beweise dafür können wir jetzt einen ganzen Tag lang aufzählen. Wir haben jetzt nur mal zwei geläufige genommen. Und wenn wir uns nun den Aufrufer anschauen, der seinen Aufruf auf dem Tawhid und der Zurückweisung des Götzendienstes bestreitet, so liegt in dieser Dauer inshallah khair, yani so weit. Also, yani, wenn derjenige, der diese Dauer betreibt, yani, den Tawhid lernt und den Tawhid dann auch yani, bestrebt ist darin, das zu lernen, das auch weiter zu lehren und unter den Menschen zu verbreiten, so ist das inshallah yani, eine gesegnete Dauer. Jemand, der diese Schwerpunkte setzt. Was jedoch denjenigen angeht, der seine Dauer nicht auf dem Tawhid, sondern auf nicht so wichtigen Aspekten der Religion aufbaut, wie, das haben wir eben auch, glaube ich, besprochen, die Leute, die dann erstmal so, die Gastfreundschaft ganz hoch schreiben, und das machen wir auch inshallah, aber von Tawhid kommt dann in den Botschaften fast gar nichts rüber oder ein bisschen oder wie auch immer so. Das ist ja eher ein kulturelles Ding oder was. Richtig, richtig. Da wird dann meistens so geschmeichelt und sowas, aber die Kernbotschaft, yani die Essenz, das kommt dann nicht rüber, so, und das geht ja nicht so. Also dem Tawhid wird in diesen Fällen nicht die Wichtigkeit beigemessen, beziehungsweise er kommt irgendwann mittendrin an die Reihe oder am Ende wird das beiläufig erwähnt. So läuft das meistens. Und was die Gruppen heutzutage angeht, in der Dauer, so gibt es die verschiedensten Gruppen. Yani man findet Gruppen, die ihre Dauer auf Politik aufbauen, die sich auch auskennen mit Politik, sei es jetzt hier oder in anderen Ländern, und die das yani von dort aus steuern wollen. Aber so von Tawhid und gewissen Sachen so, yani reden die nicht, auch wenn die davon Ahnung haben oder nicht, die kümmern sich nicht darum und versuchen das jetzt auf dem Weg der Politik in Gang zu setzen. Oder yani, es gibt Gruppen, die sich yani zum Ziel gemacht haben, auf schnellstem Wege sofort einen islamischen Staat zu errichten, ohne irgendwie die Voraussetzungen zu schaffen. Und das wäre ja, mal als Beispiel genommen, hier in Deutschland ist das ja also absurd, yani so, das hier zu machen. So. Weil erstmal hier sowieso nur ein paar Muslime leben, also ein paar Millionen, von denen die allerwenigsten praktizieren. Mhm. Und selbst wenn du in einem Land bist, sagen wir in einem islamischen Land, das geht nicht einfach so von heute auf morgen. Yani man muss schon die Leute irgendwie dazu bekommen, beziehungsweise die erstmal zum Beten kriegen. Weil wenn du Leute hast, die nicht beten, wie willst du einen islamischen Staat ja nicht einführen? Das ist also, das ist weit hergeholt, Jan. Jemand, der das so als allererstes durchsetzen will, so. Das endet dann immer in irgendwelchen Gewaltakten, wahrscheinlich. Meistens, ja. Das ist dann meistens der Fall. Alles Mögliche, Jan. Da gibt es die verschiedensten Wege und oftmals wird das ja auch angezweifelt, die Art und Weise, wie wir Dawa machen, beziehungsweise wo wir Schwerpunkte setzen, mit den verschiedensten Begründungen, dass das unter anderem spaltet und sonst was. Und auf jeden Fall haben die Leute üben Kritik darauf und sagen, dass das zu streng, zu direkt und sonst was ist. Und ich persönlich in meinem Verwandtenkreis, da kam mal jemand zu mir und also dieser jemand hat dann so die Veränderung an mir gesehen, so mein Bart und meine Kleidung und sowas. Und hat dann so pauschaliert so, also so, weiß ich nicht, hat die ganzen Bärtigen in einen Topf geworfen und meinte dann aber, dass die Dauer, die wir betreiben, sich immer nur um dieselben Sachen dreht. Immer nur das Gleiche. Also es ist immer nur Tauhid, Kufr und Schirk. Immer dieselben drei Sachen. Und hat das dann halt so irgendwie langweilig dargestellt. Und dann meinte ich als... Das ist ja das Fundament, das muss ja erstmal sitzen. Richtig, das war dann auch so ungefähr die Gegenfrage. Ich habe dann gesagt, mal als Gegenfrage so, was sind denn die Aspekte, die dich in den Islam einführen, also die dich erstmal Muslim werden sein lassen, beziehungsweise die dich auch wieder rausbringen aus dem Islam. Das sind ungefähr diese drei Wörter, die du eben benutzt hast. Und das sind gewaltige Sachen, Jani. Du wirst nur durch Tauhid Muslim, dass du bezeugst, niemand hat das Recht auf Anbetung außer Allah. Und wenn du Kufr machst, also den Kufr, beziehungsweise Schirk, dann bist du wieder raus. Und das muss ja erstmal gewährleistet werden. Du musst das kennen, das eine sowohl auch das andere, damit wir ja überhaupt Muslime sind und verstehen, worum es geht. Und ja, nee, dann kamen so Ratschläge wie, ja, man kann die Dauer anders aufbauen, auf dass man auch das Aussehen ändert und so. Und ja, nee, das kennen wir alle so, diese Art und Weise. Es sind ja immer dieselben Punkte. Von, wie sie so uns vorwerfen, ist es bei den Kuffar ja immer das Gleiche. Du hast ja auch immer dieselben Antworten und dieselben Sachen, mit denen sie kommen. Vorwürfe, genau. Richtig. Und Vorurteile. Das ist dann wieder so ein atypisches Beispiel für Leute, die Dawa betreiben, aber eine falsche Ansätze haben. Yani die fangen irgendwo an, so, wo das aber eigentlich nicht der Kernpunkt ist. Und yani, mal als Beispiel, nimm mal einen Fußballspieler. So. Was ist denn seine Aufgabe? So? Der muss ja eigentlich, der muss laufen können, beziehungsweise der muss ein Tor schießen können oder der muss verhindern, dass die anderen ein Tor schießen. Der muss ja nicht ankommen und einen Hackentrick machen oder einen Fallrückzieher oder keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? So. Darum geht es ja nicht. Die Kniffe, die kommen später. Ja, weißt du, was ich meine? So. Der muss erstmal verstehen, ey, meine Aufgabe ist es, das zu machen. So. Und genau so ist das in Islam. Das bringt ja nichts, weißt du, wenn wir einem so, weiß ich nicht, so ein bisschen was über das Gute benehmen, als allererstes so erzählen. Ja. Kann man mit reinpacken, natürlich, weißt du so. Aber halt nicht den Schwerpunkt dort setzen. Richtig. Und diese Art von Dauer, die halt entgegengesetzt dem Menhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Das ist dann meistens aber auch die Dauer, dass wenn du selber mal über Tauhid reden willst, dass sie das ablehnen. Dass sie dann sagen, nee, nicht jetzt. Stecken, ne? Ja, so ungefähr so. Und meistens sind das dann auch automatisch Leute, die dann nicht auf also Irreleitung so, die das dann nicht zeigen. So, guck mal, hier gibt es Irreleitung und dies und das. Bei diesen Leuten ist dann meistens... Selber irregeleitet. Ja, das ist halt der Fall so. Da ist immer alles schön und gut. Und das sind Anzeichen davon. Und ja, aber wenn die Tauhida und die, das Tauhid und die Akida und was alles bröckelhaft ist bei denen. Na, richtig. Und vielleicht kennen das so... Sind also auch anfälliger. Die meisten von euch auch, die so einen längeren islamischen Background haben, so, dass sie so diese Sachen in den meisten Moscheen oder Vereinen nie zu... Also das kommt dort nie zu Wort, so. Bei mir persönlich war es so. Richtig. Ich bin praktisch in der Moschee aufgewachsen, wo ich klein war. Aber ich habe noch nie was von diesen Sachen gehört. Ja, so. Bei den Türken ist das also so extrem. Also hier in den deutschen türkischen Moscheen, wie das in der Türkei ist, weiß ich ja nicht. Aber hier in den deutschen türkischen Moscheen ist das ja wirklich... da ist ja auch zum Beispiel... sind die ja auch meist unter sich da. Viel türkisch einfach nur und so. Und auch viel bitter ist... Habe ich gemerkt heutzutage, leider. Das ist halt auch ein Riesenvolk. Ne? Da gibt es natürlich auch Leute, die das richtig machen, das ist ganz klar. Aber gibt's halt, also hier in Deutschland speziell ist es mir aufgefallen, dass da das auch viel, viel verkehrt läuft. Ja, leider. Aber inshallah machen wir es besser. Inshallah. Sollte jetzt auch kein Angriff gegen die Türken sein, Bruder. Nee, ich weiß das ja selber, weil es ist Tatsache so. Aber schauen wir mal. Und das, yani, was dann auch auffällt, boah, ist ja, glaube ich, auch so, bei vielen, yani, Leuten, also auch all die Gruppen, die ich erwähnt habe, die machen schon in einer Art und Weise Dawah zu Tawhid, aber Tawhid teilt sich ja in drei Aspekte ein, auf, und die machen dann meistens Dawah zu Tawhid al-Rububiyyah, also dass Allah der Herrscher, Lenker, Denker und sowas ist. Und Fakt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauptsächlich deswegen entsandt wurde, um das mit der alleinigen Anbetung, yani, sicherzustellen. Denn die Götzendiener in Mekka, als auch viele Leute heute in der Welt, yani, die nicht Muslime sind, die bestätigen ja, dass es einen Schöpfer gibt. Genau, alles erschaffen hat, aber mehr auch nicht sozusagen. Genau. Und oder gesehen, was das, was uns dann also von den ganzen, sage ich mal, Ungläubigen unterscheidet, ist nur Tawhid in der Anbetung. Denn, yani, das ist der Knackpunkt so. Nur deswegen, yani, haben wir einen Unterschied zu den Christen und Juden, weil beten tun die auch zu Gott, manche bewusst, manche unbewusst, aber halt so, leider, yani, begehen die Schirk, alle, yani, alle außer die Nicht-Muslime. Und deswegen, yani, die rufen hin und wieder schon zu Tawhid, aber dann erzählen sie halt, dass Allah die ganze Natur erschaffen hat und wie schön das ist und guckt euch das alles an und hin und her. Aber wo ist der Sinn und Zweck, yani? Wenn da jetzt, sage ich mal, einer kommt zur Debatte oder sonst was, wird er sagen, ja, ich stimme mit dir voll überein. So. Und dann schütteln die wieder Hände und gehen wieder so. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und auch also dem bekannten Hadith, wo die Götzendiener dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo die dem die Herrschaft angeboten haben, wo die gesagt haben, wenn du Frauen willst und so, damals zu der mekkanischen Zeit, wir werden dir alles geben. Aber hör auf. Genau, weißt du? Und yani, was war denn das, was er dann ihnen entgegengesetzt hat? Er hat ja dann, also das berühmte Zitat, wenn sie die Sonne in meine Rechte, den Mond in meine Linke. Und, genau, und am Ende hat er noch hinzugefügt, betet Allah alleine an und verlasst die falschen Götter. Das war dann wieder so die Hauptbotschaft, womit das nochmal, yani, unterstrichen wird. Wir haben jetzt eben den Beweis gehabt, dass also alle Gesandten und Propheten so verfahren sind, dass sie halt zu Allah alleine gerufen haben, beziehungsweise vor dem Götzendienst gewarnt haben. Jetzt kommt ein Vers in der 6. Sura, 90. Vers steht bei euch. Kann das sein? 153. Das ist ein Fehler. Das ist, glaube ich, 90 und 153 ist dann danach der Vers. Das muss auf jeden Fall 90 sein. Kann man korrigieren. Also der letzte auf der Seite hier, ne? Ich weiß nicht. Ja, der letzte auf der ersten Seite. Genau. Und in diesem Vers, beziehungsweise das ist interessant, wenn ihr euch auch nochmal die Verse davor durchliest, vielleicht später mal, da geht es dann um die ganzen Propheten und es fängt dann an mit der Geschichte von Ibrahim, wo er erstmal die Sonne und den Mond sieht und wo er dann ja sagt, also sinngemäß übersetzt, dies ist mein Herr, also aufgrund von Unwissenheit und wo dann Allah ihn also recht leitet und ihm das Wissen gibt, also dass das nicht wahr ist und halt und so weiter. Und nach dieser Begebenheit werden dann die ganzen, also so ziemlich alle Propheten, die dann namentlich im Koran vorkommen, kommen dann auch dann in den Versen vor. Dann steht dann halt Nuh, der vor Ibrahim war, und Musa, der nach ihm war, und Isa und Ilyas, die ganzen Namen und auch Eigenschaften von denen, die Vorzüge von denen kommen da zum Vorschein. Die werden dann alle aufgezählt und abgeschlossen wird das dann mit diesem Vers, der dort steht. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat, so nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Yani, wir haben eben gehabt in den Versen die zwei Punkte, zu Allah alleine aufrufen und vor dem Götzendienst warnen. Und hier werden wir nochmal aufgefordert, dass wir ebenfalls so verfahren sollen. Weil hier ja steht, das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat, so nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Wir, yani, sind damit, beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gemeint. Und gegen Ende dieser Sura, der 6. Sura, und diesmal ist das inshallah korrekt, Vers 153, steht dann noch, und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm, und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. eben haben wir ja nochmal angesprochen, das mit dem Weg des Propheten und den anderen Wegen. Also, dass die anderen Wege viele und verschiedene sind und es nur einen Weg gibt. Und hier wird das nochmal deutlich in dem Vers, wo dann halt steht, ich wiederhole nochmal, zum Mitlesen habt ihr dann, und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Kann man auch noch erwähnen, hier ist noch ein Stilmittel, was in der arabischen Sprache dann von Bedeutung ist. Und zwar ist das hier so, dass zuerst kommt ein Befehl vor und das wird dann verfolgt, beziehungsweise darauf folgt dann eine Verneinung, beziehungsweise etwas zu unterlassen. Und im Arabischen ist das nochmal gewichtiger. Wenn so ein Befehl kommt und danach kommt dann nochmal und lass das andere sein, dann ist das nochmal viel gewichtiger. Und das ist halt so, im Arabischen, dann versteht man das halt so, okay, das ist jetzt eine gewaltige Sache und dass das so gegenübergestellt ist. Und so wie das halt im Vers ist, kann man ja nochmal sagen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm, das ist der Befehl zuerst, und dann, und folgt nicht den anderen Wegen. Das ist dann die Verneinung davon. Und um das Ganze nochmal mit einem authentischen Hadith aus der Sunna abzurunden, sei Folgendes erwähnt. Auch eine authentische Überlieferung über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, welche von Ibn Mas'ud und anderen überliefert wird. Als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, eine Linie in den Boden einzeichnete und rechts und links Linien einzeichnete, die halt von dieser einen Linie abgingen, und wo er dann auch nochmal gesagt hat, das ist der Weg Allahs, diese eine Linie, die er gezeichnet hat, wer ihn einschlägt, ist errettet, und diese Wege, die anderen, sind Wege, wo auf einem jeden von ihnen ein Satan ist, der zu diesem Weg ruft. Und hier wird auch nochmal, und der Hadith ist wahrscheinlich den meisten geläufig, nochmal also klargestellt, ein Weg. Das ist mein Weg, der Weg von ihm, sallallahu alaihi wasallam, und den Sahabern, und das sind die anderen Wege. Das nochmal zum Ende. Das war es jetzt nur zu Punkt 1. Das war jetzt also der erste Teil von der Ayah, wo es dann halt heißt, das ist mein Weg. Den hätten wir jetzt. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Ist bei euch auch aufgeführt. Also قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Ich rufe zu Allah. Und die Hauptpflicht, die sich dann aus diesem Punkt ergibt, also aus ich rufe zu Allah, ist dann die Pflicht, aufrichtig zu sein in dieser Tat. Also in der Dauer, die man dann verrichtet, muss man auch aufrichtig sein. Hier stellt sich dann wiederum die Frage, ob der Ruf zu Allah, ob wir eine Dauer machen, ob das ein Gottesdienst ist oder nicht. Und ich denke mal, das können wir alle beantworten mit einem Ja. Das ist ein Gottesdienst, beziehungsweise auch eine gewaltige Art von Gottesdienst. Weil hier kommt es nicht nur darauf an, dass du mit dir selber und Allah also was machst, sondern dass du andere Leute aufrufst, beziehungsweise beeinflusst. Und wenn du sowas machst, das ist eine gewaltige Verantwortung. Und das kann dann unter Umständen nach hinten losgehen, wenn du falsche Sachen verbreitest. Von daher ist das eine Sache, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Und auf jeden Fall muss man Ikhlas haben, damit das überhaupt aufrichtig ist. Hier sei dann nochmal, das hat unser Sheikh, also da, wo wir das studiert haben, der hat dann hier nochmal die Definition vom Gottesdienst gebracht. Und das kann dann so übersetzt werden mit, dass das also, Gottesdienst ist ein Begriff, der all das umfasst, was Allah liebt, womit er zufrieden ist, an Aussagen und Taten, die offenkundig oder auch verborgen sind. Also all das, was so ungefähr in diesen Rahmen fällt, ist also kann man als Gottesdienst bezeichnen. Das ist jetzt die Definition von Sheikh al-Islam, von Ibn Taymiyyah. Das ist jetzt, also gibt es mehrere Definitionen, aber unser Lehrer hat die hier gewählt und mir gefällt die auch, mir persönlich gefällt die sehr. Damit haben wir jetzt erstmal festgestellt, dass die Dauer ein Gottesdienst ist und nur dann akzeptiert wird, wenn er aufrichtig ist und wenn er gemäß der Sunna verrichtet wird. Die Beweise, die eine Aufrichtigkeit erfordern, sind ebenfalls zahlreich, sowohl im Koran als auch in der Sunna. Und genauso wie eben erwähnt, wenn wir das jetzt alles zusammentragen wollen, dann sitzen wir noch bis morgen hier. Wieder ein bekannter Vers, den die Gelehrten und auch Prediger in Predigten freitags und so immer wieder bringen, ist dann der folgende aus der 98. Sura. Das ist der 5. Vers und kennen vielleicht auch einige von euch auswendig, weil das ja relativ weit hinten im Koran ist, von den kleineren Suren. Und da heißt es dann, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und bis zum Ende halt, aber Knackpunkt ist dann halt an dieser Stelle, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Das ist halt ein Beweis dafür. Und Beweis aus der Sunna, aus den Überlieferungen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja, der ist dann auch ziemlich bekannt. Das ist so der Hadith schlechthin, womit viele Bücher auch eingeleitet und angefangen werden. Das ist dann halt innamal a'malu bin niyat, also wahrlich, die Taten sind entsprechend den Absichten. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Und wenn wir zu den Belohnungen kommen, die man zu erwarten hat, wenn man ja eine Gottesdienste mit Ikhlas verrichtet hat, dann kann man hier den folgenden Vers heranziehen. Das ist aus der 76. Sura, Vers 9, wo es dann heißt: Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Und das ist in Bezug auf also rechtschaffene Leute, die in diesem Vers werden die beschrieben von Allah. Also rechtschaffene, fromme Leute, Al-Abrar. Da wird dann vorher halt beschrieben, wie gut die das im Paradies haben und was sie dort halt trinken und so weiter. Und hier reden sie dann selber und sagen halt, wir haben das alles nur gemacht, damit wir also Allahs Wohlgefallen erlangen. Wir haben das nicht gemacht, damit wir uns so auf die Schulter klopft und sonst was. Wir haben das nur deswegen gemacht. Und der Lohn von denen ist dann halt, dass sie im Jannah das kriegen, was sie wollen. Und noch viel mehr, inshallah. 76. Stand es da nicht? Genau. Al-Insan, 9. Vers. Das ist dann halt jetzt nur nochmal, um zu zeigen, derjenige, der Ikhlas hat und Gottesdienste verrichtet, yani was er dann, inshallah, an Belohnungen kriegt. Und andersrum ist dann hier nochmal, ich weiß nicht, ob ich das dort. Andersrum noch, das weiß ich nicht, ob ich das dort erwähnt habe. Auf jeden Fall das Gegenteil von demjenigen, der, sage ich mal, Gottesdienste verrichtet, aber dabei gar kein Ikhlas hat, also von vornherein, jemand, der das als Augendienerei betreibt, ist dann natürlich das Gegenteil, das, was ihn erwarten wird. Und hier gibt es dann auch die bekannte Überlieferung. Das wird dann von Abu Huraira überliefert, ist bei Muslim verzeichnet, wo drei Menschen beschrieben werden, die am Tag des Gerichts zu Allah gebracht werden und wo es dann auch heißt, deswegen, das ist auch geläufig, ja, dass das die drei Leute sind, die als allererstes ins Höllenfeuer geworfen werden. Und das sind dem Anschein, wenn man das so sieht, sind das so die gewaltigsten Leute, die du vielleicht auf dieser Dunya findest. Natürlich nur dem Anschein nach. Ja. Allah weiß es am besten. Weil aber das, was wir sehen würden, war, ja, genau. Und was ich für die Dunya gemacht habe. Und genau. Und in der Überlieferung, also in der Überlieferung wird das dann so erwähnt, dass der allererste, das ist der Mujahid fi sabilillah, das ist der, der gekämpft hat auf dem Schlachtfeld und auch gefallen ist, und wo die Leute dann dachten, super Typ. Und der zweite, der genannt wird, ist dann der Gelehrte, beziehungsweise der Rezitator, der Koran liest. Und der dritte ist der, der viel gespendet hat. Und in diesem Fall, also nur kurz, um darauf einzugehen, können wir uns ja dann den Gelehrten vornehmen, weil es ja jetzt das Thema Dawah ist. Das ist jemand, der berühmt war bei den Leuten, der Allah vielleicht sogar auch Ahnung hatte und Wissen hatte, aber halt die Absicht war von vornherein nicht da. Und so fragt Allah fragt ihn halt und sagt, was hast du damit gemacht, also mit dem, was du hattest? Und er sagt dann halt, ich habe für dich gelernt und auch für dich gelehrt. Und danach, und er fügt noch hinzu, und ich habe auch für dich Koran gelesen. Und Allah antwortet dann ihm und sagt, Kadhabta, du hast gelogen, sagt er. Denn du hast das nur gemacht, damit gesagt wird, yani wahrlich, du bist ein Gelehrter. Und du hast nur deswegen Koran gelesen, damit halt gesagt wird, du bist jemand, der schön lesen kann. Und dann wird befohlen, dass dieserjenige an seinem Gesicht entlang gezogen wird und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Und das ist, wie gesagt, das Gegenteil. Machst du einen Gottesdienst und hast Ikhlas dabei, hast du inshallah den besten Lohn. Machst du einen Gottesdienst und du hast gar kein Ikhlas dabei, also das ist jetzt nicht das, was wir eben hatten. Das kommt ja mal so von 0 auf 100. Heucheln im Grunde genommen. Genau, genau. Also wenn das von vornherein, wenn du von vornherein gar kein Ikhlas hast. Und das muss bei der Dauer inshallah gegeben sein. Und wir sind jetzt hier nicht bei dem Thema, dass wir gerade beten und irgendwie passiert das ja mal schnell, weißt du, dass dann kurz deine Absicht sich ändert. Kennt man ja vielleicht so, aus den verschiedensten Gründen. Und dann ist das, also der Gottesdienst vielleicht nicht komplett, aber gibt es Meinungsverschiedenheiten, ob das dann angenommen wird oder nicht. Das meinen wir nicht. Wir meinen jemanden, der von Anfang an also eine schlechte Absicht hatte so und all diese Sachen verrichtet hat, halt nur um den Lob von den Menschen zu kassieren. Und die Quittung dafür kriegt er dann am Tag des jüngsten Gerichts. Genau, er kann sich selber verarschen oder andere Leute verarschen, wie er es gemacht hat. Nicht verarschen. Aber Allah kann er nicht verarschen. Ja, das ist das. Man sollte im Grunde genommen für alles, auch wenn man später immer hier besserer Muslim wird, im Grunde genommen alles für Allah machen, sozusagen. Ja. Nur noch aufstehen für Allah. Richtig. Und hier sei noch zu erwähnen auch, also die Menschen, die zum Islam gerufen werden, sind zweierlei. Einmal sind das ja eine Ungläubige, Leute, die gar nicht Muslime sind, und einmal sind das Muslime. Und beide haben es nötig, vor allem auch Muslime selber haben es dringend nötig, weil in Sünden verfallen sind wir alle so hier deswegen und da. Deswegen sind Muslime ja so schlecht. Weil richtig, und die Muslime, ja, nee, die müssen dann, vor allem wir jetzt auch untereinander, wir müssen dann dazu angehalten werden, dass wir nie aufhören, also Tauba zu machen, dass wir beten und das alles, und das müssen wir immer wieder wiederholen, wie wir auch eben im Ders hatten, weil irgendwann ist das mal selbstverständlich und dann geht das alles Stück für Stück flöten. Von daher so, der Muslim an sich braucht immer Dauer, also er muss ermahnt werden. Zu dem Tauba habe ich mal eine Frage jetzt. Ich höre oft, ja, immer Tauba, Tauba, Tauba machen, aber im Grunde genommen, ich neige dazu, nur Tauba zu machen, wenn ich weiß, ich kehre zu dieser Sünde nicht mehr zurück. Weil ich habe gehört, wenn man Tauba macht und du kehrst zu dieser Sünde wieder zurück, dann wird es schlimmer. Allahu alam. Aber so, man sollte zumindest immer die Absicht haben, so Tauba zu machen. Auch wenn das vielleicht etwas ist, womit man sich schwer tut. Weil man kann ja auch, jetzt so wie du meinst, im Vorhinein nicht wissen, ich werde dazu zurückkehren. Du musst ja Allah darum bitten, dass du nicht dahin zurückkehrst. Und nur, es liegt ja nur in seiner Hand und nicht bei uns selber. Und wenn man inshallah darauf beharrt, also nicht auf der Sünde, dass man Reue zeigt, immer wieder und wieder, und dann auch die Umstände entsprechend so schafft, dass man sich davon entfernt, dann sollte das inshallah klappen. So. Viel Dua machen und aber auch sich darum kümmern. So. Weil es wird ja kein Selbstläufer, nur weil du Dua machst. Ja, klar. Man sollte das zumindest immer wünschen so und immer vorhaben. Weil ich habe zum Beispiel, ich hatte ja früher auch noch eine, also seit ich Muslim war, dann hatte ich auch eine Zeit lang, wo ich dann wieder mit Drogen in Kontakt war und so weiter. Und jetzt seit 2 Jahren ungefähr praktiziere ich ja richtig. Und also auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Und habe dann auch Tauba gemacht mit den ganzen Drogen. Weil ich jetzt von mir jetzt auch jetzt in diesem Zustand dann auch sicher war, dass ich inshallah zu diesem Zustand auch nicht mehr zurückkehren werde. Egal welche Art von, und nicht mal zu einer Zigarette greifen werde, weißt du? Das ist, weil ich mir halt da diese schon gefestigt war auf diesem Gerät und gedacht habe, so, dieser Sünde gehe ich jetzt nicht mehr zurück, da mache ich jetzt eine Turbine, ne, sozusagen ein einmaliges Ding. Aber es gibt wohl halt dann auch die Leute, die machen dann jedes Mal, wenn sie die Sünde gemacht haben, dann wieder eine Turbine oder wie? Und also bereuen das, es gibt ja dann auch irgendwie die Form, dass man 2 Rakas beten soll dann irgendwie, wenn man diese Sünde gemacht hat oder was? Ist das richtig? Ja, das Taubegebet, Entschuldigung, ich wollte... Bitte. Nur hat, das ist die vollständige. Die vollständige Taube, die vollständige Reue hat Bedingungen. 4 bzw. 5. Also einmal den Ikhlas, dass man Ikhlas hat. Einmal, dass man das bereut, was man da gemacht hat. Und dass man das dann lässt und nicht mehr zurückkehrt. Das meine ich. Dass es vor dem Moment ist, wo keine Taube mehr angenommen ist. Das heißt, vor dem Moment des Todes, beziehungsweise vor dem Moment, wo die Sonne vom Westen aufgeht, dann je nachdem. Also diese Bedingungen, wenn die erfüllt hast, dann ist das eine richtige Taube. Ne? Genau. Also das ist dann, wenn du glaubst, zum Beispiel, du fällst vielleicht wieder dahin zurück, aber du hoffst es ja in dem Moment, dass du es nicht machst. Ja. Deswegen ist es inshallah khair. Weißt du, diese Bedingung, dass du es bereust, dass du in Ikhlas, ne, dass du es nicht mehr machst, nicht mehr dann zurückkehrst und vor dem Moment des Todes. Genau. Also das ist die vollständige Taube. Das, was ich jetzt sozusagen mit den Genau, das Drogen ist das. Und Alkohol und da was alles gemacht hat. Genau, genau. Also ich wollte mir auch nicht das Wort abschneiden. Und, also das ist die vollständige Tat, das sind die Bedingungen also von Tabak. Noch vielleicht dazu, so auch als Ratschlag, das weißt du vielleicht auch, eine, speziell so Sachen mit Drogen und sonst was, sollte man ja so gucken, dass man nicht mit den Leuten verkehrt, so. Und manchmal ist das auch so, das passiert öfters Leuten, dass Shaitan dann kommt, wenn man gewisserweise gefestigt ist, dass er dann sagt, du kannst den Leuten ja ein bisschen Dauer geben und so. Wenn du aber weißt, du bist sowieso schon also schwach, wenn du mit den Leuten wärst, dann vergesst das in dem Zeitpunkt, beziehungsweise du kannst Dauer mit dem machen, wenn du dem irgendwo begegnest, aber geh bloß nicht dahin oder so, weil das schon vielen Leuten passiert und endet dann mit Katastrophe und Ich weiß, aber inshallah, jetzt, da bin ich schon gut gefestigt, da machen wir jetzt keine Sorgen mehr. Also Drogensachen sind vorbei, inshallah. Zurück zum Ders. Die Gelehrten teilen diejenigen, die zum Islam rufen, in zwei Kategorien. Der Rufer, der zu Allah ruft, das ist der erste. Und der zweite ist derjenige, der zu sich selber ruft. Das ist ja das Beispiel, was wir gerade da mit den Gelehrten Genau das. Und derjenige, der zu Allah einlädt, ist derjenige, der einzig und allein nach Allahs Wohlgefallen trachtet und nichts anderem. Dieser Rufer leitet die Menschen an, und das ist jetzt auch wichtig, also dass derjenige, der diese Dauer betreibt, dass der die Menschen dazu anleitet, den Beweisen zu folgen und der Wahrheit, dass die Haq folgen sollen. Ja. Er macht das nicht von seiner Person abhängig, sondern immer wieder, die Art und Weise, worauf sich seine Dauer stützt, sind immer Kitab und Sunna, beziehungsweise auch Aussagen der Salaf. Also, das spielt sich nicht irgendwo da draußen ab. Der ist immer da drinnen und argumentiert auch immer auf diese Art und Weise. Und das sind dann immer, das erkennt man ja, wenn einer Dawa macht, die Argumentation. Wenn er sagt, das und das ist Haram oder Halal, dann sagt er auch, warum das so ist. Das ist wegen dem Vers oder weiß ich nicht was. Das ist dann halt so die Art und Weise. Und diese Art und Weise der Dawa, die ist auch insofern also unabhängig von der Person selbst, dass selbst wenn die Person selber, wenn die verstirbt, das wird inshallah keinen Einfluss haben. Das kann sogar sein, dass die Person Dawa macht und der hat vielleicht nicht viele Anhänger oder es ist kein sichtbarer Erfolg da. Das kann aber dann kommen, Jahre, Jahrzehnte, kann sogar Jahrhunderte danach kommen, dass sich das verbreitet. Einfach so wegen der Art und Weise, wie die Dawa war. Und dann gestirbt, meinst du? Genau, genau. War das doch mit Isa a.s. auch, oder nicht? Isa? Ist der richtige Erfolg der Religion, dass das Christentum kann erst nach seinem Tod richtig rauskommen. Also das war ja, Isa a.s. war das so. Also zu Lebzeiten war das, glaube ich, alles noch im kleinen Rahmen. Und als er verstorben ist, dann hat sich das richtig ausgewirkt. Wobei dann vielleicht auch schon die Irreleitung selber, Allahu Alam, aber vielleicht auch schon relativ früh angefangen hat. Aber das, also berühmtes Beispiel dafür ist ja der gelehrte Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab selber, dass seine Dawa, das hat damals auch schon Früchte getragen, also dort, was heute halt Saudi-Arabien ist. Aber so, also richtig erfolgreich geworden ist das dann, Allah, man kann sagen, dass das auch heute, und das ist ja nichts anderes als die Dawa zu Kitab und Sunna, dass das heute auch jetzt so, also in der heutigen Zeit beziehungsweise die letzten Jahrzehnte richtig Früchte getragen hat, weil sich das in der ganzen Welt verbreitet hat. Damals zu seinem Zeitpunkt, schwerpunktmäßig dort, aber dann gab es dann auch wieder Phasen, wo Leute dagegen gekämpft haben und so ein Hin und Her. Aber jetzt heute, vor allem in Saudi-Arabien, sind also diese Grundlagen, die dort wieder aufgerichtet wurden, die sind dort quasi, also das wird dort in den Schulen gelehrt. Und das war damals zu der Zeit, war das nicht so. Jetzt wird das in den Schulen gelehrt, das wird in den Universitäten gelehrt. Und die einfachen Bücher wie Kitab al-Tawhid und sonst was, das ist ja heute in der ganzen Welt verbreitet. Hier in Deutschland, in der Türkei. Ist auch in jeder türkischen Moschee, auch wenn die das selber nicht wissen. So. Die meisten wissen es nicht. Egal, ist ja egal. Auf jeden Fall, das ist eine Art von Dauer, die gesegnet ist. Und der Erfolg kann dann halt irgendwann kommen. Plötzlich meinst du meistens auch. Richtig, also. Gar nicht damit rechnen meistens. Das ist ja sowieso so. Da fällt mir jetzt noch spontan was ein, auch. Einer von unseren Gelehrten in Medina, Sheikh Abdullah Bukhari, der hat auch mal erzählt, dass es Tage gab. Er hat einen Sheikh gehabt, Sheikh Mohammed Aman al-Jami. Das ist auch auf jeden Fall ein Großgelehrter, so von dieser Ära noch. Der ist zwar verstorben schon seit einigen Jahren, aber so vom letzten Jahrhundert einer der großen Gelehrten. Und er meinte, dass es Tage gegeben hat, wo der ganz alleine vor ihm saß. ganz alleine, da war kein anderer Mensch. Er saß dort so und dann geht der Unterricht los und dagegen sind wir ja sogar schon einen Haufen, weil er war dort ganz alleine. Und dieser Gelehrte auch, der hat Bücher geschrieben, auch also Usul al-Thalatha und andere Erklärungen. Und er war sehr, sehr stark in Aqida. Und yani, es ist jetzt nicht seine Dauer, aber seine Bücher und das, was er geleistet hat, das wirst du auch in Universitäten oder, weiß ich nicht, bei gewissen Gelehrten, wirst du finden, dass sie diese Sachen erklären. Und wie gesagt, es gab Tage, da saß nur einer vor ihm. Alhamdulillah, der ist jetzt auch ein Gelehrter, der vor ihm saß. Und das ist auch wieder so ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Und naja, hier, man darf nicht aufgeben an der Dauer. Und das ist natürlich frustrierend manchmal, wenn dann nur noch eine Person sitzt. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. Dazu. Hier hat unser Sheikh, Sheikh Khaled, der hat hier dann noch eine kleine Geschichte erzählt, was einmal Imam Shafi passiert ist. Imam Shafi, der nachdem die Rechtsschule benannt wurde, den kennen wir auch alle, denke ich. Ja. Wo dann ein Mann kam zu ihm und der hat den in einer Angelegenheit hat er den also befragt. Der hat gesagt, was das war, hat er jetzt hier nicht gesagt. Der hat gesagt, Imam Shafi, was sagst du zu dieser Angelegenheit? Imam Shafi gab als Antwort nur eine Überlieferung. Er sagte halt, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt das und das. Der gefragt hat, stand dann noch immer da. Und Imam Shafi meinte dann, ist noch irgendwas? Wir sind eigentlich fertig, also ich habe dir die Frage beantwortet, du kannst gehen. Und dann sagte derjenige, ich wollte also Informationen über diese Sache haben und du hast mir eine Überlieferung erwähnt, ich will aber wissen, was du dazu sagst. Und Imam Shafi ist dann zornig geworden, yani der ist wütend geworden so auf diese Aussage von diesem Kerl. Und dann hat er gesagt, wenn ich etwas sagen sollte, was der Aussage Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, so wisse, dass ich nicht mehr bei Verstand bin. Yani wenn es je so weit kommt, dass ich irgend sowas sage, dann ist das nicht ich, yani der rede, dann habe ich meinen Verstand verloren. Und yani, das ist jemand, der aufrichtig in der Religion ist. Jemand, der richtig Ikhlas hat und seine ganze Dauer auch nur darauf aufbaut und nicht auf irgendwelchen anderen Aussagen oder Träumen oder sonst was, wie das manchmal der Fall ist. Und was nun denjenigen angeht, der zu sich selber aufruft, so gibt es dafür mehrere Gründe. Die Gründe sind unter anderem, dass er seine Position und Stellung bei den Menschen durchsetzen will, beziehungsweise auch an Ansehen gewinnen möchte, oder auch um von den Menschen gelobt zu werden und um sie in Scharen um sich herum zu versammeln. Wenn diese Dinge beabsichtigt werden, ist dies zweifellos nicht der Aufruf zu Allah, sondern zu sich selber, was dann auch zur Folge hat, dass der die Dawa verlassen hat. Yani, er macht dem Augenschein, danach macht der Dawa, aber der macht das halt nur, damit die Leute um sich kommen und das ist dann keine Dawa mehr, auch wenn das so aussieht. Und die Dawa, das ist Pflicht von jedem Muslim, dass man Dawa macht. Jeder seinen Möglichkeiten entsprechend, muss jetzt nicht jeder ein Mikro nehmen und irgendwie in der Halle reden, aber Dawa ist Pflicht und auf diese Weise wird die Dawa auch unterlassen und somit yani, hat er sich, Allahu alam, was auch immer so, an Sünden zugezogen. Und Sheikh Fawzan sagt auch noch, dass wenn eine Person, die zu Allah ruft, aber aufgrund fehlender Anerkennung beziehungsweise auch fehlender Unterstützung seine Dawa beendet, höchstwahrscheinlich keinen Ikhlas hatte. Also das deutet schwer darauf. Yani. Wenn einer Dawa gemacht hat und gesehen hat, so, hier hat sich irgendwie nie was getan, so, der hört dann auf damit so, dann ist das höchstwahrscheinlich jemand, der keinen Ikhlas hatte. Natürlich, also wir sagen, das deutet darauf hin, vielleicht hat das irgendwelche anderen Umstände, privat und sonst was, aber wenn das einer einfach aus freien Stücken nicht mehr machen möchte, so, dann hat der höchstwahrscheinlich keinen Ikhlas gehabt, sagt Sheikh Fawzan. Okay, finde ich auch interessant. Na gut, manchmal hat man das ja, da denkt man sich auch, da ist man frustriert. Wir machen ja auch so ein bisschen Dauer im kleinen Stil, also bei Facebook und so. Wenn man dann merkt, da kommt nichts, warum die glotzen da immer nur den ganzen Tag immer noch dumm rein, das ist dann manchmal frustrierend, aber man muss dann halt dann mit Sabr rangehen. Richtig. Sabr auch so, das leicht gesagt das Wort, aber das zu praktizieren, so, das will mal gelernt sein. Und Sheikh Fawzan fügt auch noch hinzu, dass eine Vielzahl von Anhängern kein Beweis dafür ist, dass es sich um eine gesegnete Dauer handelt. Okay. Und der unterstreicht das Ganze mit dem folgenden Hadith, der auch bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wo einige Propheten am jüngsten Tag mit ihrer Gefolgschaft kommen werden. Und da gibt es auch einen, der hat nur einen Anhänger oder gar keinen. Richtig. Das fängt dann mit Stufen an. Da kommt einer mit also einer kleinen Anzahl heißt das hier, das können dann so 7 bis 10 sein, dann kommt dann einer mit einem beziehungsweise 2 und einer, der kommt ganz alleine. Also er hat es nicht geschafft, auch nur einen Menschen zu überzeugen. Und hier muss dann aber zu beachten sein, dass es ein Prophet gewesen ist. Und Prophet bekommt Eingebung von Allah und ist 100-mal mehr wert als wir alle zusammen. Und er hat es nicht geschafft. Und Sheikh Fawzan fügt halt den Beweis hinzu. Welcher Prophet war das? Allahu Alam, Name steht hier nicht in der Überlieferung. Und Sheikh Fawzan fragt dann auch noch, also das ist dann rhetorisch, und fragt dann, also ist das ein Beweis dafür, dass dieser Prophet keinerlei Vorzüge hatte? Nur, also weil er es nicht geschafft hat. Und natürlich, also der sagt keinesfalls. So soll der Mensch nicht auf die große Anzahl an Folgern achten, denn, das ist jetzt in den Satz eingebaut von Sheikh Fawzan, aber das ist dann wieder eine Überlieferung, denn wenn Allah durch dich auch nur einem Menschen recht leitet, ist dies besser für dich als rote Kamele. Das ist dann auch, ich glaube, sogar aus demselben Kapitel von Kitab al-Tawhid. Also nach dem Motto, dass man dass auch eine einzelne gerettete Seele schon einen großen Wert hat. Definitiv. Also hier wird das, hier wird, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist besser als rote Kamele. Und rote Kamele damals, wie ich gelesen habe, ist was sehr, sehr Wertvolles gewesen. So wie Sportwagen vielleicht so. Und ja, nee, wenn auch nur eine einzige Person. Der Vergleich zu der Zeit, wie jetzt, wenn man jetzt sagen würde, eine einzelne Person ist mehr wert als hier in der Dunja, was weiß ich, 50 Ferrari und ein Riesenhaus zu haben oder so. Zum Beispiel. Und auch hier eine, ich habe jetzt hier einige Beweise, die Sheikh Fawzan hier bringt, erwähnt. Und hier kann man dann sehr schnell sehen, also auch am Anfang, ich habe noch nicht jedes Mal gesagt, Sheikh Fawzan sagt, aber hauptsächlich ist das dann an seinem Buch orientiert. Hier merkt man dann schnell, was Sheikh Fawzan, also was für eine Art Rufer der zu Allah ist, beziehungsweise Gelehrter, mit Sicherheit einer der größten, die es heute überhaupt gibt, so weltweit. Weil, wenn ihr geachtet habt, er sagt dann immer, in dem Hadith steht das und das, oder das und das, also das ist die Art und Weise, die ich eben gemeint habe. So. Immer nur mit Beweisen und nicht einfach so aus dem Kopf heraus. Wir sind noch immer bei Punkt 2, aber den haben wir jetzt auch eigentlich fast durch. Der Sheikh meinte auch noch, dass es Leute gibt, die Dawa machen zu ihrem Sheikh. Also die Dawa so an den Sheikh koppeln, dass alles, was der sagt, auch stimmt. Die hinterfragen das auch nicht. Zum Beispiel. Oder auch andere so, dass dann, also sobald dieser Gelehrte auch mal irgendwie, selbst wenn er nett oder so mal kritisiert oder wieder oder einfach nur in Frage gestellt wird, die lehnen das sofort ab. Kommt nicht in Frage, so. Und das ist dann auch also etwas, was auf keinen Fall aufrichtige Dawa ist. Und der Sheikh sagt auch noch, dass es einen Grundsatz gibt in der Dawa, beziehungsweise im Islam an sich, dass du niemals sagen kannst, dass die Aussage eines Gelehrten ein Beweis ist. Also auf Arabisch ein Delil. Weil nur wenn ein Gelehrter sagt, Vers so und so, Hadith so und so, dann kannst du sagen, das ist ein Beweis. Aber wenn du sagst, Sheikh, auch wenn es Imam Ahmed ist oder sonst wer von der früheren Zeit, du kannst nicht sagen, das, was er gesagt hat, ist ein Beweis. Nur die zwei Quellen sind Beweise. Aber Alhamdulillah, yani, die großen Gelehrten, wie auch inshallah aufrichtige Rufer, die argumentieren auch nur auf diese Weise. Außer, das sei am Ende noch also anzumerken, du hast hin und wieder, hat man so Gelehrte, die Frage-Antwort-Runden haben. Und bei uns in Saudi-Arabien gibt es das oft, dass sie dann Fragen beantworten und dass das mal ruckzuck geht, ganz schnell. Und dass sie dann halt nicht sagen, so ja, der Beweis ist das und das. Das ist hin und wieder kein Problem. Wenn du aber im Vorhinein, also wenn du weißt, dieser Gelehrte, der ist bekannt dafür, dass er Wissen hat Beweis und so. Bringen, genau. Und macht das aber nicht? Ja, einfach wegen der Zeit. Also bei uns in Medina, wir haben Sheikh Abdul Mohsin al-Abdal. Das ist, wie der Bruder eben erwähnt hat, vielleicht der größte Hadith-Gelehrte, so, den es heute gibt. Und er ist in Medina selber mit Sicherheit also der Gelehrte, der am meisten Wissen hat. Das kannst du jeden Gelehrten dort selber fragen. So. Die werden dir immer nur diesen einen Namen sagen. Und er ist der größte Gelehrte von Medina. Er hat auch 6 Tage die Woche hat der Unterricht im Haram. Der ist schon über 80 Jahre alt. Mittlerweile kann der nicht mehr gehen und so. Und sehen kann der fast auch nicht mehr. Und der ist noch von der Zeit von Sheikh Albani und von den ganzen Großen. Und der kommt immer in den Haram und macht dann die Erklärung zu Sahih al-Bukhari. Und er hat die ganzen 6 Bücher von Hadith, also die Kutub al-Sitta hat er erklärt, hat der fast ein Vierteljahrhundert für gebraucht und jetzt fängt er von neu an. Auf jeden Fall, weißt du, Cherat el-Mohsen, der kommt in den Haram und am Ende gibt es dann immer Fragerunden, so. Und er antwortet mal hin und wieder, aufgrund von Zeitmangel, ja, das ist nicht erlaubt. Nächste Frage. Und ihm wurde mal eine Frage gestellt, das kann man im Internet sehen, vielleicht habt ihr das mal geklickt oder so. Wenn ihr seinen Namen in YouTube eingibt, dann wird diese Frage sehr schnell kommen, dass er gefragt wurde über Al-Qaida, also Al-Qaida, sehr bekannt in den Nachrichten. Der wurde gefragt, sind das Leute, die auf dem Weg Allahs kämpfen, oder sind das Khawarij, also eine Sekte vom Islam, eine Sekte, die Fitna stiftet. Dann hat der geantwortet, ja, das sind Leute, die kämpfen aber auf dem Weg vom Satan. Das war dann seine Antwort. Und wie das so im Internet ist, die Leute haben ja keine Ahnung, schreibt dann jemand einen Kommentar hin und sagt, wer ist dieser Kerl? Warum redet der ohne Beweise? Und das, sein Name steht da, weißt du? Aber irgend so ein User, der vielleicht neu im Islam ist oder auch länger so, der hat noch nie was von diesem Namen gehört. Und das ist ein Name, beziehungsweise das ist ein Mensch, der richtig viel Ahnung hat. Das ist ein riesengroßer Gelehrter und die Leute kennen den nicht in Deutschland. Womit wir auch wieder beim Problem der Dauer in Deutschland wären, dass du viele Leute hast, die reden, aber du hörst nicht die Namen der Gelehrten. Und wenn man keine Gelehrte hat, was hat man sonst? Und das, was ich jetzt hier vorlese, das ist nicht von mir. Das ist alles von Sheikh Fawzan beziehungsweise einem anderen Sheikh. Ich mag diesen einen Sheikh gerne. Der ist auch viel in den Medien jetzt. Ich glaube, vielleicht ist er das sogar. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall das dazu so. Sheikh Abdul Mohsin, ein Großgelehrter, beziehungsweise der Großgelehrte in Hadith. Punkt 2 haben wir jetzt auch beendet. Wie lange haben wir noch bis dahin? Mach ich ein bisschen zügig. Easy. Auf jeden Fall, also, was war nochmal Punkt 1? Der Weg des Gesandten, dass wir zu Tauhid rufen und vor Götzendienst waren. Zweites, Ikhlas zu haben. Und das dritte ist jetzt Ala Basira. Und der Hauptnutzen aus dieser Stelle ist dann die Pflicht, Wissen und Verständnis über die Religion zu haben, für denjenigen, der zu Allah ruft. Also in der deutschen Übersetzung heißt das aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Und das Wort Basira, das hat, also der Ursprung von dem Wort ist Basura, das ist ein Verb und das heißt sehen, also etwas wahrnehmen, sehen, erkennen. Das Wort Basira aber, das ist, also es kommt von dieser Wortwurzel, aber das ist eine Steigerung und das heißt so viel wie Tiefblick, Einsicht, also scharfsichtig. Das ist jemand, der den vollen Durchblick hat. Das ist nicht jemand, der einfach nur was sieht. Das ist jemand, der diese Sache durchschaut, der sie auch gelernt hat und richtig Ahnung davon hat. Und das ist in diesem Vers gemeint. Also, sag, das ist mein Weg, ich rufe zu Allah, Ala Basira. Also jemand, der Ahnung hat und nicht einfach irgendwer, der mal ein Buch gelesen hat oder so. Und Sheikh Fawzan sagt, dass dem Wort Basira die Bedeutung Wissen zukommt. Beziehungsweise, Sheikh Fawzan fügt auch noch hinzu, dass er sagt, dass Basira die höchste Stufe von Wissen ist. Also wenn jemand auf Basira ist, dann ist das so das Höchste, was er erreichen kann. Und der Rufer, der zu Allah einlädt, der muss Basira haben, beziehungsweise er muss Kenntnis darüber haben, worüber er spricht. Mindestens das muss er haben. Es muss jetzt nicht jeder auf diesem Level sein, der Dauer macht. Aber das ist die Grundlage. Und Sheikh Fawzan, der bringt dann den Beweis, und den kennen wir auch alle. Da vorne steht der, glaube ich, am Fenster. Ich weiß gar nicht, steht der da? 125, ja. Das ist, wo dann halt steht, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Und auf Arabisch heißt er dann Udu ila sabili rabbika bil hikma, hikma e.V. Und Sheikh Fawzan sagt, dass hikma Wissen ist. Er umschreibt das so. Und dann sagt er auch noch, wie kann derjenige in bester Weise disputieren und er hat gar kein Wissen. Also das geht doch von vornherein nicht. Wie soll das gehen? Jemand hat keine Ahnung und redet viel. Ja, man kann nur über das reden, wovon man Ahnung hat. Genau. Na, und an diesem Punkt kommt auch eine wichtige Grundregel, wo auch das berühmte Buch Usul al-Thalatha damit eingeleitet wird. Und zwar ist das die Regel Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Also dass das Wissen vor Rede und Tat kommt. Und das gilt nicht nur in Bezug auf Dauer, sondern auch auf andere Sachen. Weil du kannst ja nicht über Sachen reden, worüber du keine Ahnung hast. Genau, du kannst nur schwafeln darüber, aber nicht reden. Genau, wenn man es nicht weiß, dann soll man sagen, man weiß es nicht natürlich. Richtig. Und guck mal, wenn man sich dann sowas anguckt, jemand, vielleicht ich glaube, jeder kennt so einen oder hat mal so einen kennengelernt in der Schule oder auf der Arbeit, dass mal jemand ist, der einfach viel redet. Und selbst wenn man nicht viel Ahnung von dem Thema hat, merkst du so, der schwafelt gerade nur. Noch schlimmer ist es, wenn du Ahnung von dieser Sache hast. Keine Ahnung, vielleicht hast du Ahnung von Fußball oder von Geschichte und hast gelesen. Und da kommt einer und der redet, redet und du denkst dir, sei doch besser leise, weißt du, du weißt gar nicht, was du gerade redest. Und das ist in Dünya-Angelegenheiten. Stell dir vor jetzt, jemand macht das mit der Religion. Und nicht stell dir vor, Leute machen das mit der Religion. Vorne und hinten, hier in Deutschland, aber auch überall in der Welt. Aber das, was hier ist, das reicht ja schon. Klar, ich meine, den einen oder anderen Fehler kann man jeder machen, das ist ja nicht schlimm. Aber man sollte natürlich nicht das Grundthema verfehlen. Und wenn man es nicht weiß, dann soll man es lassen, beziehungsweise sagen, man weiß es nicht. Frag jemand anderen. Und also, wenn man das jetzt auf die Dauer überträgt, die Dauer ohne Wissen kommt einer Katastrophe gleich und hat schwerwiegende Folgen. Und Sheikh Abdulrazak al-Badr, das ist der Sheikh, der Sohn von diesem Hadith-Gelehrten, den ich eben erwähnt habe, sein Sohn ist das. Mashallah, der ist auch ein Gelehrter geworden. Und das ist der Autor von dem Buch, was der Bruder eben durchgenommen hat. Das mit den Adhkar, mit den Gedenken. Er bringt ein Zitat von Omar ibn Abdulaziz, wo er sagte, Man abada Allah bi ghayri ilmin kana ma yufsidu aktharu mimma yuslih. Das heißt dann so viel, so ungefähr, wer Allah ohne Wissen anbetet, der richtet mehr Unheil an, als dass er Gutes tut. Also wenn er das ohne Wissen macht. Und Sheikh Abdullah sagt, der nimmt dieses Zitat und überträgt das dann auf die Dawa. Und er sagt, wer ohne Wissen Dawa betreibt, richtet mehr Unheil an, als dass er Gutes verrichtet. Und wir haben eben gehabt, ist Dawa Gottesdienst oder nicht? Weil hier steht ja, wer Allah anbetet, in dem eigentlichen Zitat. Und Dawa ist ein Gottesdienst. Und zweifellos, Jani, wer Dawa ohne Wissen macht, der macht eigentlich viel mehr Chaos, wie wir auch in den Nachrichten und so sehen, als dass er irgendwie was Gutes macht, selbst wenn er das denkt. Und Sheikh Abdullah sagt, der wirft dann noch eine Frage in den Raum, wo die Antwort auch klar ist. Und er sagt dann also, wurden denn nicht die ganzen Erneuerungen, die es heutzutage auf der Welt gibt, yani ist das nicht alles ein Produkt davon, dass Dawa ohne Wissen gemacht wurde? Vom ersten Tag an, yani vor 1000 Jahren und sonst was so. Das alles, was wir heute in der Welt sehen, das ist nur ein Produkt davon, dass Dawa gemacht wurde, ohne Wissen. Dass irgendjemand was gehört hat, dann ist er weitergegangen, hat das weitererzählt oder dazu aufgerufen und. Und wie wir sehen, ist das in den schlimmsten Sachen geendet. In der islamischen Welt ist das mit Schirk und weiß ich nicht was, bis hin zu anderen Erneuerungen. Und ist halt nur deswegen. Und leider sind viele Leute, die Dawa betreiben, weit entfernt davon, Basira zu haben, geschweige denn Wissen. Das ist, hier in Deutschland ist das so, aber leider, yani, das ist auch in anderen Ländern so. Hier vielleicht ein bisschen krass so, wenn man das sich so anguckt, aber was willst du machen so? Das sind dann Leute, die einfach drauf losreden, weil sie vielleicht ein bisschen motiviert sind oder Unterrichte gehört haben, hin und wieder, aber yani, das Ausmaß so, das reicht auf jeden Fall nicht aus, um yani, Dawa zu machen, zumindest nicht in dem Stil, wie viele Leute das machen. Und viele Leute stellen sich vor eine Kamera. Und jemand kam auch mal zu Sheikh Abdulrazak selber und hat ihn gefragt. Ich glaube, das war noch nicht mal ein Student, das war einer aus dem Ausland. Von wegen, er hat irgendwas wie einen Traum gehabt und sonst was, dass er sowas machen soll. Und der Sheikh hat ihm gesagt, so, nee, so, halt mal die Füße still, so. Also, geh erstmal lernen und so und dann kannst du das machen. Aber nicht, weil jemand motiviert ist und irgendwie was machen will, so. Das reicht noch lange nicht aus. Ich mache den Punkt jetzt einfach noch durch. Eben haben wir ja gesagt bei Punkt 1, Leute, die zum Tawhid rufen und vor Schirk waren, sind inshallah Leute, die eine korrekte Dawa betreiben. Aber wir haben heute ja auch viele Leute, die scheinbar eine korrekte Dawa haben, weil sie diese Sachen erfüllen. Aber wenn man ein bisschen weiter schaut, sind dann so andere Sachen da drin, die nicht korrekt sind. Und Tekfiris oder was zum Beispiel. Zum Beispiel, also auf diese Sachen brauchen wir gar nicht einzugehen. Könnten wir jetzt auch Stunden so. Aber was alleine schon reicht, ist, dass dort also auch in großem Maße wird dort geredet, ohne dass jemand Ahnung hat. Ist bei den meisten so. Das ist dann, man sieht das, man muss es ja selber nicht, also man muss selber nicht viel Ahnung haben, dass da zum Beispiel Leute sind, weiß ich nicht, die gerade irgendwie von der Straße gekommen sind und dann fängt das damit an, erzähl uns mal deine Geschichte, dann erzählt er erstmal, wie der zum Islam kommt und nach 3 Wochen macht er dort Vorträge und redet eigentlich nur heiße Luft so. ist doch oft so, weißt, wenn man das sieht, so. Glaubst du, diesen Schweizer da jetzt, wie heißt er? Das ist auch so ein. Ja, wo ist er? Ja. Barib. Ja, nee, so. Das da. Dazu. Und dann beenden wir den Punkt dann hier. Also wir haben jetzt drei Punkte gehabt. Der erste Punkt, zu Tawhid rufen und Schirk unterlassen. Zweiter Punkt, Ikhlas haben. Dritter Punkt, Wissen, Basira haben, dass man Ahnung davon hat. Eine Sache habe ich hier noch notiert gehabt. Und zwar, das habe ich jetzt bei euch nicht aufgeschrieben, das steht, glaube ich, nur hier. Ich bringe jetzt dieses Beispiel, weil wir dann inshallah alle davon auch einen Nutzen haben. Und vielleicht weiß der ein oder andere das nicht. Es ist keine Schande, denn man kann ja nie auslernen. Und zwar ist, ich habe das mal gesehen so im Internet, wo ich mir das angeguckt habe, so Dauer von dies und das und von jenem. Und da habe ich dann mal ein Video gefunden, wie jemand, das Video heißt auch Tawhid oder sonst was, die Muslime, Tawhid und so. Und jemand redet dann über Tawhid die ganze Zeit. Er erklärt es nicht richtig. Er redet einfach darum und so ein bisschen allgemein, aber das wissen wir ja alle so. Aber wenn man halt im Fernsehen ist und einen Dels macht, dann sollte man schon mehr darüber wissen. Er redet darüber, aber im Grunde genommen, wie das bei den meisten von diesen Leuten ist, ist das ein, ja nee, das ist eine Politikstunde geworden und kein Tawhid-Unterricht. Aber während dieses Vortrags macht er mehrmals denselben Fehler. Und er macht Dua am Anfang dieses Vortrags und in der Mitte und er sagt, O Allah, gib uns bitte Ikhlas, Inshallah. Das ist das Wichtige. Er fügt das hinzu. Und dann sagt er, oh Allah, mach uns von deinen Dienern. Irgend sowas sinngemäß, Inshallah. Und das ist dann nichts anderes, als dass er sagt, Allah, gib uns das und das, wenn du willst. Beziehungsweise, wenn er will. Wenn er sagt, Inshallah, wenn er will. Das ist dann auch arabisch nicht mal korrekt. Du gehst dann von Ansprache in dritte Form. Weil in Kitab al-Tawhid, im 53. Kapitel, ist ein kleines Kapitel, wo darüber was steht. Wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wo er in einem Hadith erwähnt und das sogar verbietet, wo er dann sagt, keiner von euch soll sagen, O Allah, vergib mir, wenn du willst, O Allah, erbarme dich mir, wenn du willst. Er soll entschlossen sein, denn niemand kann von Allah etwas gegen seinen Willen erzwingen. Und yani, jeder hat Fehler, ich, du, wir, alle so, aber jemand, der Dawa macht und Tag und Nacht über Tawhid redet, sollte zumindest das Buch gelesen haben, zumindest das Buch an sich, und das reicht noch nicht mal, beziehungsweise die Erklärung mit einem Gelehrten oder sonst was. Und man sollte nicht, man redet über ein Thema und man verstößt gegen Grundlegendes, was von diesem Thema ist, beziehungsweise in dem Buch erwähnt ist, weil Sheikh Fawzan erklärt das Ganze dann so, dass das, also dass derjenige, der so eine Aussage macht, der lässt das dann so aussehen, als wenn er unbedürftig Allah gegenüber ist. Weil in dem Hadith heißt es ja, O Allah, vergib mir, wenn du willst. Das heißt nichts weiteres als vergib mir, wenn du willst. Ich hab's ja nicht nötig, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht meine Aussage, aber ja, so kommt das rüber, weißt du? Ja, verstehe. Ich hab's nicht nötig, so, ist dir überlassen, so. Und wer ist Allah und wer sind wir? Wir sind die Schöpfung und das ist Allah. Zum Menschen sagt man so, ja. Das ist aber ungefähr, als wenn man anderen einen Schlag vor das Gesicht geben würde. Ja, aber dann... Ja, es ist als degradieren, als wenn man Allah so wie seine Schöpfung sieht. So das ist... Ob du es zum Menschen sagst, so. Richtig, und das Ding ist halt... Das ist wahrscheinlich, die Leute haben das auch wahrscheinlich unbewusst gemacht, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nochmal klargestellt. Ich gehe auch davon aus, schwer davon aus natürlich, dass dieserjenige, der dieses gemacht hat, unbewusst gemacht hat. Ja, unbewusst. Aber das zeigt, das zeigt nur eins, dass da gar kein Wissen im Spiel ist. Noch nicht mal das kleinste Fünkchen am Wissen ist dort so vorhanden. Und Sheikh Fawzan sagt, also erstens sieht das so aus, als wenn derjenige es so aussehen lässt, als wenn er unbedürftig Allah gegenüber ist. Und zweitens, als wäre Allah dazu gezwungen, dies zu machen. Weil, du kennst doch so, also wenn jemand etwas zu jemand anderem sagt, ja, wenn du willst, das kommt dann so rüber, ich weiß, du kannst vielleicht gerade nicht so. Und dieserjenige macht das dann nur, weil er sich dazu gezwungen fühlt. So, wenn du willst, mach das so. Ich will dich aber nicht zwingen und nötigen. Und derjenige macht das dann aber deswegen so. Und wie gesagt, wir reden hier über Allah und nicht über Allah. So. Ganz am Ende von dem Punkt, Sheikh Fawzan sagt dann auch noch, über die Fitten reden nur diejenigen, die von Ahlul Ilm sind und von Ahlul Basira. Und die Juhal, die keine Ahnung haben, die reden nicht über sowas. Wir alle sind auf jeden Fall damit gemeint. Also wir haben ja keine Ahnung, verglichen zu Ahlul Ilm so. Deswegen sollen wir auch nicht über solche Themen reden und auch nicht uns hineinsteigern, wie auch eben im Ders erwähnt war, dass wir dann, dass dann auch gewisse andere Sachen vernachlässigt werden. Und Sheikh Fawzan sagt, wenn die Juhal darüber reden, dann vermehrt das nur diese Fitnen. Und das ist ja auch, wenn man heutzutage guckt, viele Leute reden über gewisse Themen so und das vermehrt das nur, weil die zu, weiß ich nicht was, alles aufrufen. Angefangen bei der Demo und sonst was so. Und diese Leute sollten am besten gar nicht darüber reden, sondern nur die Gelehrten, wie Sheikh Fawzan und andere. Und der sagt dann auch halt so, Ahlul Ilm, die wissen, wie die zu reden haben und auch das ganze Thema. Und das sind die Leute, die also das Richtige von dem Falschen unterscheiden können. Und die Juhal können sowas nicht, deswegen sollten die dort auch nicht reden. Das war der Punkt. Wie lange haben wir noch? Es sind jetzt noch zwei kurze Punkte nur. Ist schon fast eigentlich. Easy, ich mache zwei, drei Minuten. Die Beweise stehen auch. Auf jeden Fall, dann kommt noch der Punkt, ich und diejenigen, die mir folgen, dann zitiere ich auch wieder einfach nur Sheikh Fawzan. Sheikh Fawzan sagt, damit sind dann diejenigen gemeint, die mit dem dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, indem sie zum Islam rufen mit Basira. Und das weist darauf, dass diejenigen, die keine Dawa machen, auch nicht zu den Folgern des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu zählen sind. Weil hier wird das ja klargestellt, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweis, ich und diejenigen, die mir folgen. Und die keine Dawa machen, wir sagen jetzt nicht, die sind Kuffar, aber die sind dann halt nicht also zu der Gefolgschaft zu zählen, wie das hier aufgeführt ist. Und Sheikh Fawzan sagt auch noch, genauso wenig diejenigen, die zum Islam einladen, aber ohne Wissen. Und das war das, was wir gerade hatten. Die gehören genauso wenig dazu. Da können die auch einen Bart haben und sonst was so. Wenn jemand die Dawa macht ohne Wissen, dann gehört er nicht zu der Gefolgschaft. Und als letztes sagt Sheikh Fawzan noch, diejenigen, die Dawa betreiben, die Dawa betreiben können, es aber nicht machen, haben einen gewaltigen Knacks in ihrer Gefolgschaft zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ja, die können Dawa machen, aber sie machen es nicht. Und dann kommt noch der Punkt, die Lossagung von den Götzendienern. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und das ist die Lossagung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam von den Götzendienern, genauso wie Ibrahim alaihi salatu wasallam es getan hat. Und Beweise dafür gibt es viele, ein paar sind dort auch aufgeführt. Und in der 16. Sura, im 120. Vers heißt es dann, Ibrahim war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben und einer der Anhänger des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Und dann, um das nochmal deutlicher zu machen, in der 60. Sura, 4. Vers heißt es dann, ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten, wir sind unschuldig an euch und an dem ihr anstatt Allahs dient. Wir verleugnen euch und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt und so weiter. Ne? Sheikh Fawzan sagt dann noch, dass diese Verse weisen auf die Pflicht, sich von den Götzendienern loszusagen und dieses ist von den Grundlagen von der Dawa zu Allah. Was jedoch denjenigen Rufer angeht, der sich nicht von den Götzendienern lossagt, so ist dieser kein Da'ya, yani er ist kein Rufer, er ist nicht auf dem Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er behauptet, dass er zu Allah ruft. Yani, wenn er das nicht macht, sich von den Mushrikin, von den Ungläubigen loszusagen, dann kann er noch so viel Dawa machen. Wenn das nicht auch in seiner Dawa vorkommt und auch mit zu den Schwerpunkten gehört, denn das ist hier Teil der Aya, dann ist er kein Rufer zu Allah. Wie viel Dauer der auch machen mag. Sheikh Fawzan sagt auch noch, weil das Leugnen der falschen Götter vor dem Glauben an Allah kommt, wie Allah in gewissen Versen und Aspekten kommt das Leugnen vor dem Glauben. Wo es dann heißt, auch in dem bekannten Vers, das ist der Vers, der dann nach Ayat al-Kursi ist, also 256 Surat al-Baqarah, wo es dann heißt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Auf Deutsch heißt das dann, wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, und hier haben wir dann die Reihenfolge. Erst wird das geleugnet und an Allah wird dann geglaubt. Und so weiter halt der Vers, könnt ihr euch ja dann lesen. Und ganz am Ende sagt er noch, und die Lossagung von den Götzendienern ist ein Muss. Ganz am Ende heißt es dann, also Sheikh Fawzan sagt, was diejenigen angeht, die sagen, also die Akida der Menschen, das liegt nicht an uns. Es ist uns nicht so wichtig. Es ist nicht an uns, die Akida der Menschen. Wer unserer Gemeinschaft beitretet und mit uns ist, dem ist seine Akida überlassen. Also wenn er zu uns kommt, mit uns ist, dann ist uns das im Grunde genommen egal, was er so glaubt. Also ob er glaubt, dass Allah einzig ist, beziehungsweise seinen Namen und Eigenschaften, juckt uns nicht so viel. Solche Leute, sagt Sheikh Fawzan, also deren Dawa ist keine Dawa zu Allah, sondern eine Dawa zu Hizbiyah, also zur Parteilichkeit und zum Fanatismus. Mehr ist das nicht. Das ist nur das. Damit wären wir beim Ende. War das jetzt schon für Erdan, Dings, ja. Das Piepen? Ja. Na, normal wollte ich nochmal aufzählen, Wiederholung, aber lassen wir das einfach mal. Doch, ja. Mach doch. Jetzt ist er schon durch, oder nicht? Nur einfach nochmal die Punkte. Also es ist eine Minute. Der Vers, also. Warte. Den habt ihr ja auch vorliegen. Wo es ja heißt, sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Ich und diejenigen, die mir folgen. Preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und das sind die Punkte, die wir erwähnt haben. Das ist mein Weg. Dann haben wir festgestellt, der Ruf zu Allah alleine. Und die Lossagung, also beziehungsweise das Warnen vor dem Polytheismus. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich rufe zu Allah, haben wir dann festgestellt, dass man Ikhlas haben muss, dass es Leute gibt, die kein Ikhlas haben und so weiter und so fort. Das dritte, ala basira, dass man basira bzw. Wissen haben muss in so einem gewissen Maß und dass man das nicht einfach ohne Wissen machen kann. Danach war das ich und diejenigen, die mir folgen, yani, dass dann die Leute, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam inshallah folgen, dass sie diese Sachen auch erfüllen, also soweit es geht. Beziehungsweise den Weg, den einen Weg folgen sie, sie haben Ikhlas bei der Sache und sie machen das mit Wissen. Das und das Letzte, dass man sich von den Götzendienern lossagt, was wir jetzt auch am Ende haben, dass das teilweise vor dem Glauben an Allah, beziehungsweise in dieser Reihenfolge erwähnt wird. Und dass das, ja nee, das was wir gesagt haben, ich sage es jetzt selber. Okay. Super, vielen Dank, ja. So, ist das hier? Macht ihr das beten wir dann hier oder in der Moschee oder ist ihr direkt an der Moschee? Ja, ist direkt. Ja. Ja, du kennst dich ja aus hier. Nee, ich war einmal hier, aber nicht hier drin, nur vor der Tür. Kommen wir nochmal zurück hier oder? Ja, also es ist so, ich weiß ja jetzt nicht. Ansonsten das Auto ist vor der Tür. Das, okay, was wir machen könnten, also wir gehen ja jetzt beten und dann wollt ihr vorher etwas essen nehmen oder wollt ihr nach Köln? Ich weiß nicht, wie euer Plan aussieht. Ist dein Plan? Wir können auch noch eigentlich schon vielleicht nochmal fahren. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte auch, dass wir vielleicht ein bisschen früher fertig sind. Ja. Ja, oder? Oder was meinst du? Oder? Easy. Wir können was essen. Ich will keine Einladung abschlagen und so. Eigentlich war es geplant, dass wir beten, essen. Ne? Wenn ihr wollt, können wir noch mal kurz hier zurückkommen oder ihr könnt dann von dort aus sofort fahren. Ich überlasse die Entscheidung bei dem Fahrer, der ist auch entscheidend. Ja, machen wir das dann Kompromiss. Wir tun die Einladung nicht abschlagen und vielleicht von dort aus dann. Ja, okay. Machen wir das so. Okay. Geht einer auf Toilette? Ja. Nein, geht's nach ab, ist auch noch. So will er nicht da nehmen. Ich will aber in der Moschee aufpassen. Die hat er hier getroffen. Okay. Und die mit Problemen ja.